Tonight's theme is essential values for effective ministry. Und heute Abend ist eben das Thema wichtige Werte für einen effektiven Dienst. And we want to be effective. Wir wollen eben effektiv sein. We want to bear fruit. Wir wollen Frucht bringen. John 15. Johannes 15. Fruit, more fruit and much more fruit. Also Frucht, mehr Frucht und viel mehr Frucht. And this is to the glory of the Father. Und das ist zur Ehre des Vaters. And values are essential. Und diese Werte sind eben wichtig. Because a value is a fundamental law. Weil ein Wert ein grundsätzliches Gesetz ist. That we highly value. Das wir sehr hoch schätzen. In terms of being highly effective. Sehr effektiv zu sein. Right, it's a fundamental law that we highly value. Also eine grundlegende Gesetzmäßigkeit, die wir sehr hoch halten. Because it'll make the difference as to whether we are effective or ineffective. Weil es eben den Unterschied macht, ob wir effektiv sein werden oder nicht. Now this first value I just like so much. Und dieser erste Wert gefällt mir so gut. And it's this. It's flexibility. Und das ist Flexibilität. We value flexibility. Wir schätzen Flexibilität hoch ein. I'll give the definition of flexibility that we came up with as a team. Und diese Definition haben wir als Team gefunden von Flexibilität. And I modified it a little bit this afternoon. Und ich habe es heute Nachmittag noch etwas verändert. Okay, flexibility is the willingness. Also es ist die Bereitschaft. And the ability. Und die Fähigkeit. These two, the willingness and the ability. Die Bereitschaft und die Fähigkeit. To adjust one's present plan. Um den augenblicklichen Plan anzupassen. To capitalize on an unforeseen opportunity. Um auf eine nicht vorhersehbare Gelegenheit eingehen zu können. To capitalize on an unforeseen opportunity. Capitalize. To take advantage of. Ach so, ja. Also eine nicht vorhersehbare Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Do you get that? It is the willingness and the ability. Also die Bereitschaft und die Fähigkeit. To adjust one's present plan. Die Pläne, die man hat, zu adaptieren. To capitalize on an unforeseen opportunity. Um eben eine Gelegenheit, die sich bietet, um die wahrnehmen zu können. Or to minimize an unforeseen misfortune. Oder ein nicht vorhersehbares Unglück oder Missgeschick zu minimieren. Yes, two applications. Also es gibt hier zwei Anwendungen von Flexibilität. All of us need to have a plan. Alle von uns brauchen einen Plan. Flexibility without a prepared plan. Also Flexibilität ohne einen grundlegenden Plan is nothing more than impulsiveness. Ist nichts als Spontanität. Right? Flexibility does not exist if we don't have a plan already. Flexibilität ist nicht da, wenn wir nicht schon vorher einen Plan haben. Flexibility implies that we are bending from what we have planned. Flexibilität setzt voraus, dass wir von dem abweichen, was wir vorher schon geplant hatten. And when we are flexible, und wenn wir flexibel sind, to adjust to something that we did not foresee, um uns an etwas anzupassen, das wir nicht vorhersehen konnten. It means that the resources that we had in the first plan. Dann bedeutet das, dass wir die Ressourcen, die wir in unserem ersten Plan hatten, are now redirected toward plan B. Umgelenkt werden zu einem Plan B hin. So if we don't have a first plan, also wenn wir jetzt keinen ersten Plan haben, we can't be flexible, dann können und brauchen wir gar nicht flexibel zu sein. Because we are not ready. Weil wir nicht da bereit sind. Flexibility implies that we were ready to do one thing. Flexibilität bedeutet, dass wir also bereit waren, eine Sache zu tun. But because a new opportunity that was better suddenly appeared out of nowhere. Aber weil plötzlich eine neue Gelegenheit aufgetaucht ist. We adjusted. Haben wir uns umentschieden und uns darauf eingestellt. A perfect example was the building. Also ein perfektes Beispiel bietet das Gebäude. The dance school moved out. Die Tanzschule ist ausgezogen. This was an unforeseeable opportunity. Das war eine nicht vorhersehbare Gelegenheit. And we either moved on it quickly or we forfeited the opportunity. Und die Entscheidung war eben, entweder wir reagieren gleich drauf oder die Gelegenheit geht vorüber. If the Billa or some other store rented the downstairs, wenn der Billa oder irgendein anderer Lebensmittelhändler das gemietet hätte, for the next 60 years, dann wahrscheinlich in den nächsten 60 Jahren, for the next 60 years, oder 60, für einen Mietvertrag für 60 Jahre abgeschlossen the hätte, building is worthless to us. Dann wäre das Gebäude für uns so wertlos. The window of opportunity came quickly. Also dieses Fenster der Gelegenheit hat sich schnell geöffnet. And we had to respond to it quickly. Und wir mussten auch schnell darauf reagieren. And the church responded wonderfully. We raised the down payment. Die Gemeinde hat wunderbar reagiert. Wir haben die Anzahlung aufgebracht. And bingo. Now, there's three things I want to talk about as far as flexibility. Und ich möchte über drei Aspekte der Flexibilität sprechen. There's a Bible verse in Matthew chapter 9. Es gibt in Matthäus 9 einen Vers. Verse 17. Und zwar den Vers 17. Says no one puts new wine in an old wineskin. Und es steht dort, niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Because the old wineskin is inflexible. Weil der alte Weinschlauch nicht flexibel ist, nicht dehnbar ist. And it will burst. Und er wird zerplatzen. And this is what people are like who are inflexible. Und so sind auch Menschen, die unflexibel sind. They get broken. Sie zerbrechen. Because the ninth beatitude, weil die Seligpreisung, the ninth one, die yeah. neunte Seligpreisung, yeah, is blessed are the flexible, selig sind die Flexiblen, for they shall not be broken, denn sie sollen nicht zerbrochen werden. And in the course of church ministry, und im Dienst des Gemeindedienstes, people get hurt and people get broken, also im Prozess des Gemeindedienstes gehen Menschen kaputt, zerbrechen. Because of inflexibility. Wegen dieser Starrheit. Now I'll give you three keys to being flexible. Und ich gebe euch jetzt drei Schlüssel mit, wie man flexibel sein kann. Number one is understanding. Verstehend sein. Verstehen. We have to understand the times that we're living in. Wir müssen die Zeiten verstehen, in denen wir leben. This is a fast-moving world. Das ist eine Welt, die sich sehr schnell verändert. The Internet was so unforeseen. Also das Internet wurde nicht vorhergesehen. And E-Mail and all the stuff. E-Mail, all das, was es gibt. Was so unforeseen das, just a few years ago. Das war nicht vorherzusehen vor ein paar Everything Jahren. Is moving so quickly. Und alles bewegt sich so schnell. That opportunities that were never foreseeable are suddenly in front of us. Gelegenheiten, die man nie vorhersehen konnte, stehen plötzlich vor uns. They say that long-term planning books are obsolete now. Und sie sagen, dass diese Bücher, die Langzeitplanung nahegelegt haben, die kann man alle wegschmeißen. Companies are planning 6 weeks, 6 months. Die Firmen planen 6 Wochen oder 6 Monate. At the most 6 years. At the most. Maximum 6 Jahre voraus. Long-term planning is out. So Langzeitplanung gibt es nicht mehr. Because our world is now so versatile. Weil unsere Welt eben so veränderlich ist. A Shell Oil has a new developed a new planning system. Die Firma Shell hat ein neues Planungssystem entwickelt. It's called scenario planning. Und das nennt sich Szenarioplanen. Which means it has a lot of options. Das heißt, es gibt viele Optionen. If this happens, we'll do this. Also wenn das passiert, wenn jedes passiert, if that happens, machen wir we'll do this. Und wenn das andere passiert, if machen wir das. If this happens, we'll do this. Und die dritte Möglichkeit, eine dritte. There's no set plan. Es gibt keinen festgesetzten Plan. Because they are looking for the opportunities to open up. Denn sie halten Ausschau nach den Möglichkeiten, die sich ihnen erschließen. Now Rick Warren says this. Rick Warren schreibt: Many of the most important things that will happen this year in our church. Viele der wichtigsten Dinge, die dieses Jahr in unserer Gemeinde passieren werden, will not be planned. Werden nicht geplant werden. They will just happen. Es wird einfach passieren. They will be unforeseeable. Sie werden unvorhersehbar sein. Someone will get saved. Jemand wird errettet werden. Someone will donate something. Jemand wird etwas spenden. An opportunity from the government will open up. Eine Gelegenheit von Regierungsseite her wird sich auftun. And on and on. Und so weiter. It's interesting. Many of the most important things that will happen this year, we don't even know they're going to happen. Also einer der wichtigsten Dinge, die dieses Jahr passieren werden, von denen wissen wir noch gar nicht, dass sie passieren so könnten. So vision is not foreseeing the future. Also eine Vision zu haben, ist nicht die Zukunft vorherzusehen. Vision is seeing the opportunities in the moment. Eine Vision zu haben heißt, die Gelegenheiten im Moment zu erkennen. And being able to turn quickly. Und die Fähigkeit zu besitzen, schnell zu wenden. And seize the opportunity while it's there. Und die Gelegenheit ergreifen, während sie noch da ist. Now I remember about when I was 20, 20 years old. Also ich erinnere mich, ich war 20 Jahre alt. I was invited to go to dinner with Keith Green. Ich war eingeladen zum Abendessen mit Keith Green. You know Keith Green, the piano player, the singer? Der Pianist. He was my absolute favorite at that time. Also er war mein absoluter Liebling zu der Zeit. I saw him twice in concert. Zweimal habe ich ihn im Konzert gesehen. And then my friend said, you know, I'm going to dinner with him. You want to come? Und dann haben meine Freunde gesagt, wir essen heute Abend mit ihm. Willst du nicht mitkommen? And I said, he said, just me, you, and my sister and him. Und er hat gesagt, ja, nur ich, du und meine Schwester und eben er. After the concert tonight. Nach dem Konzert heute Abend. I said, well, I have a ride home. Und ich habe gesagt, ich habe aber keine Fahrt nach Hause. It was a half hour to my house. I didn't have a ride home. Es war ungefähr eine halbe Stunde bis zu meinem Haus. Ich habe gesagt, ich habe keine Gelegenheit, nach Hause zu kommen. Next time. Und ich habe gesagt, naja, nächstes Mal. There was no next time. Aber es gab nie ein nächstes Mal. Because he died within 2 years. Und zwei Jahre später ist er gestorben. You know, and it was an opportunity that came once around. Das war eben so eine Gelegenheit, die kam einmal ums Eck. And I missed it. Und ich habe es verpasst. And we'll discuss why I missed it. Und wir werden auch besprechen, warum ich sie versäumt habe. Okay. Vision is seeing an opportunity in the moment. Die Vision ist eben eine Gelegenheit im Moment zu erkennen. And seizing it. Und sie zu ergreifen. Okay. Now, so number one is we need to understand. Also erstens, wir müssen verstehen, that this is a fast-moving world now. Dass es eine schnell veränderliche Welt ist. And that opportunities are going to arise that we did not foresee. Und Gelegenheiten werden sich ergeben, die wir nicht vorhersehen konnten. So if you are part of the plan that also, we did foresee. Also wenn du ein Teil des Planes bist, von diesem Plan, den wir hatten, was wir vorhersehen and konnten. And suddenly something opens up that we did not foresee. Und plötzlich kommt eine Gelegenheit, die wir nicht vorhersehen and konnten. And if we don't grab this now. Wenn wir die nicht jetzt ergreifen, we will lose it. Dann werden wir sie verlieren. If we are inflexible, wenn wir eben so starr sind, we will be broken. Dann werden wir brechen. Because we will say that I prepared. Weil wir werden dann sagen, ich habe mich vorbereitet. Do you know how much time I prepared to sing that song in church? Weißt du überhaupt, wie viel Zeit ich in die Vorbereitung gesteckt habe, um dieses Lied im Gottesdienst zu singen? I know, but you see, we didn't know Sandy Patty was coming to church. Ja, ich verstehe das schon, aber weißt du, wir wussten nicht, dass Sandy Patty hier reinkommen würde. She just showed up. She was on her way back from Romania in the orphanage, and she's here. Sie ist hier. Sie kommt gerade aus Rumänien von einem Ausflug zu einem Waisenhaus. But I prepared. Aber ich habe mich vorbereitet heute Abend, den ganzen Tag gestern. I know, but she's here only one time in our life. Ich weiß, aber Sandy Patty ist nur einmal hier in unserem ganzen Leben. I'm not giving up. I am singing tonight. Und das, na, ich trete sicher nicht ab. Ich singe heute sing, Abend. I will leave the church. Wenn ich heute nicht singen darf, dann gehe ich aus der Gemeinde. Ich werde schreiend die Gemeinde verlassen. That's inflexibility. Das ist eben Inflexibilität, Starrheit. We have to understand that opportunities come and we don't foresee them. Wir müssen verstehen, dass Gelegenheiten kommen und wir werden sie nicht vorhersehen können. And it would be so sad. Und das wäre so traurig. If Sandy Patty was here. Wenn Sandy Patty hier wäre. If you know who she is, right? Wenn ihr überhaupt wisst, wer sie ist. Great singer. Eine großartige Sängerin. If she was here. Wenn sie hier wäre. And she didn't sing. Und sie sänge nicht. Because the singers that were scheduled wouldn't let her. Weil die Sänger, die eben eingetragen waren, sie nicht singen lassen. And then the whole church forfeited the blessing. Und dann hat die ganze Gemeinde den Segen verabsäumt. Because two singers were inflexible. Weil zwei Sänger unflexibel waren. Right? And that wouldn't happen, of course, but just an exaggerated. Das würde natürlich nicht passieren, aber es war eine Übertreibung. Exaggerated example. Aber ich übertreibe einfach bei diesem Beispiel. Right, but number one, we understand. Also erstens, wir verstehen. That this is normal. Dass das normal ist. That things new opportunities will appear, especially in this time in history. Dass da neue Gelegenheiten auftauchen werden, speziell in unserer Zeit. So number two, the key to flexibility is meekness. Und zweitens, der Schlüssel zu Flexibilität ist der Sanftmut. Meekness before the Lord. Sanftmut vor dem Herrn. Lord, not my will, but thy will be done. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Yeah, I understand this world is full of opportunities. I understand. Ja, ich verstehe schon, dass die Welt voller Gelegenheiten ist. Yeah, and I also understand that I practiced 1 week for this. Und ich verstehe aber auch, dass ich jetzt eine Woche lang geprobt habe. But the bottom line is, Lord, your will. Aber die, ja, worauf es ankommt, ist, was dein Wille ist. Lord, if you brought her here to sing, Herr, wenn du sie heute hereingeführt hast, um who, zu singen, who am I to resist your will? Wer bin ich, dass ich deinem Willen widerstehen würde? If you wanna in Acts 11 or Acts 10, you know, Peter said, who was I to withstand the Lord? Also in Apostelgeschichte 10, 11, wer war ich, dass ich dem Herrn widerstünde? That the Holy Spirit would fall upon the Gentiles. Dass der Heilige Geist auf die Heiden kommen würde. Who was I? Wer bin ich? And who are we to resist what the Holy Spirit is initiating? Und wer sind wir, dass wir dem widerstehen, was der Heilige Geist initiieren and möchte? Suddenly some opportunity opens up. Und plötzlich öffnet sich eine Gelegenheit. And plans change. Und die Pläne verändern sich. And there's no time for my thing. Und es bleibt eben keine Zeit für mein Ding. Because the energy and resources are now being quickly directed toward this one chance that we have. Weil die ganzen Energie und die ganzen Ressourcen fokussieren sich auf diese eine Gelegenheit, die wir jetzt haben. So meekness. Also eben die Sanftmut. Lord, und die Demut. It's not my plan. Ja, es ist nicht mein Plan. It's your plan. Es ist dein Plan. And that's okay. Und das ist in Ordnung so. Because I am submitted to you. Weil ich dir untergeordnet you know, bin. And things come around again. Und es Gelegenheiten kommen wieder. You know, if this was my big chance, you know, because it was a big seminar and also wenn es jetzt eben meine große Gelegenheit wäre, weil es ein großes Seminar ist. I was the main speaker. Und ich bin eben der Hauptredner. And I was invited by the churches to speak at the Oberla. Und ich wurde eben eingeladen von der Gemeinde in Oberla zu sprechen. Rob Prokop's gonna speak to the churches, you know. Rob Prokop spricht es zu allen Gemeinden. And then suddenly Josh McDowell shows up, you know. Taucht auf einmal Josh McDowell auf. Sorry, Rob, Josh McDowell showed up. Und sie sagen, tut mir leid, uns leid, Pastor Rob, Josh McDowell ist gerade hereingekommen. Bigger than you are. Der ist viel größer als du. Yeah. Okay, thy will be done. Okay, dann sage ich ja, dein Wille geschehe. And oftentimes God will do that to us. Und oft tut uns Gott das an. To see where our hearts are at. Um zu sehen, wo unser Herz steht. Have you ever had an opportunity that was like golden? Habt ihr schon jemals so eine goldene Gelegenheit gehabt? And then like as you just cherished it, like wow, this is awesome. Und wie das gerade so genießt, wie wunderbar, wie fantastisch das ist. Stripped out like a carpet from underneath you. Jetzt auf einmal wie ein Teppich unter euren Füßen weggezogen. And you just think, wow, that was a heart. That was a reality check. Und denkst du, wow, das war jetzt ein Realitätstest. Right? If I'm in Christ. Wenn ich in Christus bin, I can take it or leave it. Dann kann ich es nehmen oder lassen. Okay, so number two, meekness. Nummer zwei, Sanftmut. And number three, courage. Und drittens Mut. You really got to be courageous. Man muss wirklich mutig sein. Because you know, when we plan things, they're predictable. Denn wenn wir Dinge planen, dann sind sie, kann man damit rechnen. And suddenly, when an opportunity arises that we didn't foresee, wenn eine Gelegenheit sich ergibt, die wir nicht vorhersehen konnten, you know, we lose control. Dann verlieren wir Kontrolle. This happens to all of us. Und das passiert jedem von uns. I had this plan, and then someone says, you know what, Pastor Rob, this looks much better. Also ich hatte eben diesen Plan und dann kommt jemand anderer daher und sagt, Pastor, weißt du was, das sieht aber viel besser aus. And the first thing is fear, like no. Das erste ist so ein Angstgefühl, ich sage, nein. I want to stay in what I do best. Ich will also in dem bleiben, was ich am besten kann. But courage. Aber Mut. Now think of the spies that went into the land. Denkt mal an die Kundschafter, die in das Land gegangen sind. As we go back to the definition. Also wir gehen es zurück zur Definition. A willingness and ability. Eine Bereitschaft und eine Fähigkeit. To adjust. Sich anzupassen. One's present plan. Und zwar den augenblicklichen Plan anzupassen. To capitalize on an unforeseeable opportunity. Um eine unvorhergesehene Möglichkeit zu ergreifen. Sometimes we have the desire. Manchmal haben wir diesen Wunsch, but we don't have the ability. Aber wir haben nicht die Fähigkeit. That's like the in 1 Samuel 30, so wie in 1. Samuel Kapitel 30, where the 600 men went after the Amalekites. Also da gehen diese 600 Männer den Amalekitern nach. After the burning of Ziklag. Nachdem er Ziklag verbrannt wurde. You know, and 400, they all had the desire. All 600 had the desire. Und alle 600 hatten eben diesen Wunsch, to quickly adjust to the present reality. Um sich der augenblicklichen Realität anzupassen. But only 400 had the ability. Aber nur 400 hatten noch die Fähigkeit dazu. The other dazu. Ones were too exhausted. Die anderen waren zu fertig. So sometimes we have the desire, but we lack the ability to make that adjustment. Also manchmal haben wir den Wunsch, aber uns fehlt die Fähigkeit, das wirklich durchzuziehen. Sometimes we have the ability, but we lack the desire. Manchmal haben wir die Fähigkeit, aber uns fehlt der Wille dazu. Like the spies in the land. So wie den Kundschaftern in dem Land. Caleb said in Numbers. Also Caleb sagt im vierten Buch Mose. Where was it? Numbers 14, verse 30. 14:30. Right. He said, let me find it. He said, we are more than able. Er hat gesagt, wir sind mehr als Abel. Wir sind mehr als fähig. More than, also, wir sind mehr als fähig. In Numbers 13, verse 30. Okay. We are more than able to take the land. Wir sind mehr als fähig, dieses Land einzunehmen. But the 10 spies, aber die 10 Kundschafter, said we are not able. Haben gesagt, nein, wir sind nicht dazu fähig. But the problem is they were unwilling. Aber das Problem war, sie wollten nicht. So you can be able but unwilling. Du kannst also dazu fähig sein, aber eben nicht wollen. Now here's a few reasons why we're not flexible. Hier gibt's ein paar Gründe, warum wir nicht flexibel sind. Some positive reasons and then some negative ones. Also einige positive, einige negative Gründe. Some positive reasons are that we have a stabilizing type personality. Also eines ist zum Beispiel, dass wir eine Persönlichkeit haben, die Stabilität schätzt. Some people, you know, they in their personality, they just bring stability into an organization. Also manche Leute einfach von ihrer Persönlichkeit her, sie bringen Stabilität in eine Organisation mit That's hinein. Their makeup. So sind sie aufgebaut. So they are created by God to be inflexible. Also sie sind eigentlich von Gott so geschaffen worden, eben nicht flexibel zu sein. And this is to be seen as a positive thing. Und das kann man aber auch positiv betrachten. But still, this cannot hinder us from seizing an opportunity. Das darf aber deswegen trotzdem nicht uns daran hindern, eine Gelegenheit wahrzunehmen. Right? So my personality may be inflexible. Also vielleicht ist meine Persönlichkeit unflexibel. But in certain situations, it's a very good thing. Aber in manchen Situationen kann das etwas sehr Gutes sein. Okay. A few other things. I may not have the energy. Vielleicht habe ich nicht die Energie. I may not have the time. Die Zeit. The money or the resources. Das Geld oder die Ressourcen. I just don't have the ability. Ich habe einfach nicht die Möglichkeit. To adjust to this new opportunity. Mich dieser neuen Gelegenheit anzupassen. Yeah, it's just too much. Es ist einfach zu viel it's für an mich. Incredible door. Das ist eine unglaubliche Tür. But I'm exhausted. Aber ich bin fix und fertig. I'm tired. Ich bin echt müde. We have the money for this? Ich weiß nicht, haben wir überhaupt das Geld dafür? That's a possibility. Das wäre eine Möglichkeit. Now on the negative side, auf der negativen Seite aber, there's a few reasons why we are inflexible. Gibt's auch ein paar Gründe, warum wir unflexibel sind. Because we're proud. Vielleicht sind wir stolz. Well, let's say first of all, because we're ignorant. Also, oder vielleicht unwissend. It's the opposite of understanding. Also, unwissend ist das Gegenteil right? davon von verstehen. We're just ignorant of the reality of such possibilities. Uns ist die Möglichkeit diese Möglichkeiten sind uns nicht bewusst. And opportunities that are opening up. Diese Gelegenheiten, die sich auftun. We just, you know, we're behind the times. Wir sind einfach hinten nach. Der Zeit hinken wir hinten nach. I grew up on a farm and everything was predictable. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, alles war vorhersehbar. You know, this city life is so fast for me. Also dieses Leben in der Stadt, das geht so schnell für mich. Or number two, we could be proud. Oder zweitens, wir sind stolz. Which is the opposite then of meekness. Und das ist das Gegenteil von Demut. I want it my way. Ich möchte es meinen Weg haben. Realize, I worked hard. Ich habe schwer dafür gearbeitet. An diesem Plan. And I'm not changing. I'm inflexible. Und ich werde mich nicht verändern. Ich bin da jetzt echt stur. There could be a jealousy. Es könnte auch Eifersucht sein. This was my plan. Das war mein Plan. Like Ahithophel when he gave counsel to Absalom. Ahithophel. Okay. Ahithophel, wie den Rat an Absalom gegeben hat. And it wasn't received. Und wurde nicht angenommen, der so Rat. He killed himself. Also hat sich selbst getötet. Because he was jealous. Weil er eben eifersüchtig war. That someone else's counsel was taken. Dass der Rat eines anderen angenommen Or wurde. We can just be stubborn. Oder wir könnten einfach nur stur sein. No, I'm going to be inflexible. Nein, ich werde jetzt unflexibel sein. Because I'm inflexible. Weil es einfach so ist, weil ich inflexibel bin. So bin ich halt. I don't go with new ideas. Ich folge nicht jeder neuen Idee. Or number three, oder drittens, it can be fear. Oder es könnte Angst sein. Right? Fear of the unknown. Die Angst vor dem Unbekannten. Fear of losing control. Oder die Angst vor Kontrollverlust. So, I want to add one more thing. Und ich möchte noch eines hinzufügen. Let's go back to the definition. Und zur Definition zurückkehren. Flexibility. The willingness and ability to adjust. Die Möglichkeit und die the willingness, der Wille, the willingness, der Wille, the willingness and ability. Der Wille und die Fähigkeit to adjust. Sich an den Plan anzupassen. One's present plan. Den augenblicklichen Plan anzupassen. To capitalize on an unforeseen opportunity. Um eine unvorhergesehene Gelegenheit wahrnehmen zu können. Oder to minimize an unforeseen misfortune. Oder ein Unglück, ein unvorhergesehenes zu minimieren. Now flexibility means I'm going to lose something. Also Flexibilität bedeutet auf jeden Fall, ich werde etwas verlieren. I know that you were that Pastor Rob, I know you were supposed to speak tonight. Ich weiß, Pastor Rob, du hättest heute Abend sprechen sollen. I know you worked all week on that message. Und ich weiß, du hast die ganze Woche an dieser Botschaft gearbeitet. But we didn't know that Gordon MacDonald was coming to church tonight. Aber wir wussten eben nicht, dass Gordon MacDonald heute Abend kommen würde. Bill Hybels, Rick Warren is in town. Bill Hybels oder Rick Warren ist gerade in der Stadt. You mind if he speaks? Stört's dich, wenn er sprechen würde? Yeah, I mind. Natürlich stört's mich. Yeah, I mean, I've prepared all week. Wir haben die ganze Woche daran vorbereitet. When I need to be flexible, it means I'm giving up something. Also wenn ich flexibel bin, dann gebe ich etwas auf. Right, I'm losing something. Ich verliere irgendetwas. But it's for the sake of gaining much more. Aber es dient dazu, dass ich viel mehr gewinne. But there's another word we want to bring in here. Und es gibt aber noch einen Begriff, den ich hier einbringen it's möchte. The word spontaneity. Und das ist das Wort Spontanität. Spontaneity applies to the second part of the definition. Spontanität gehört eben zum zweiten Teil der Definition. When suddenly there's an unforeseen misfortune. Wenn es plötzlich ein unvorhergesehenes Unglück gibt, oder unglücklichen Zustand. I need to be flexible. Dann muss ich ja flexibel sein. By being spontaneous. Indem ich spontan bin. Example: The PA system suddenly is gone. Zum Beispiel die Verstärkeranlage ist auf einmal weg. Just blows a circuit. Ja, eine Sicherung brennt durch. A singer couldn't come for the worship team. Ein Sänger, Sängerin konnte nicht kommen. Drummer couldn't come, he was sick. Oder der Schlagzeuger ist krank geworden. Somebody who was supposed to speak had a car accident. Jemand, der hätte sprechen sollen, hatte einen Verkehrsunfall. Something unforeseen suddenly changes the situation. Unvorhergesehenes verändert die Situation. And what we had planned can't happen now. Und was wir geplant hatten, kann es nicht mehr geschehen. Because an unforeseen misfortune. Weil eben so ein unvorhergesehenes Unglück passiert ist. And this is where spontaneity comes in. Und da kommt die Spontanität hinein. We need to now be flexible. Wir müssen flexibel sein. To give. Um etwas zu geben. Like flexibility. All right, let's go back. Flexibility means that I'm going to lose something. Flexibilität bedeutet, ich werde etwas verlieren. I was prepared. Something better came along. Ich habe mich vorbereitet, aber etwas Besseres kam daher. Okay, I'll give up my time. Okay, ich gebe es meine Zeit auf. All right. You know, he can speak. Also von mir aus, er kann sprechen. Okay, no problem. Kein Problem. Thy will be done, God. Dein Wille geschehe jedenfalls. Who am I anyway? Wer bin ich? Okay. I'm fine. Mir geht's eh gut damit. I mean, you know, when is Bill Hybels ever, you know. Okay, Bill Hybels stimmt schon, is wann here. Kommt schon Bill Hybels? Also okay, er ist jetzt da. I don't have to speak tonight. Da muss ich wohl nicht sprechen. Are you hurt? No, I'm not hurt. Nein, bist du gekränkt? Nein, ich bin nicht gekränkt. I just prepared all week. Ich habe die ganze Woche nicht vorbereitet, aber it's okay. I will be done. Dein Wille geschehe. You know, and God blesses that. Und Gott segnet das. Flexibility, I'm going to give up something. Flexibilität, ich gebe etwas auf. But when there's a misfortune, there's a lack. Aber wenn eben ein Missgeschick passiert, dann entsteht eine Lücke. Then we've got to be spontaneous. Und dann müssen wir spontan sein. This is just as important. Und das ist genauso wichtig. Because if someone is missing in in the plan. Weil wenn jemand in dem Plan fehlt, we can't let the whole thing fall apart. Können wir nicht zulassen, dass das Ganze zerfällt. We have to be a spontaneous people. Wir müssen ein Volk sein, das spontan ist. Where's the drummer? Wo ist der Schlagzeuger? Well, he had a car accident. Er hatte gerade einen Autounfall. Is he okay? Wie geht's ihm? Sure, he's fine, but he's going to miss the service. Ihm geht's gut, aber er wird's nicht schaffen zum Gottesdienst. Okay, who can play drums? Okay, wer könnte jetzt Schlagzeug spielen? Okay, Brent, move over. You move over. Brent, okay. You play drums. Okay, you Brent, play du guitar. Spielst Schlagzeug. Switch this, switch that. Spontaneity. Einfach spontan sein. Some people don't like spontaneity. Manche Menschen mögen das nicht. But we have to be spontaneous. Aber wir müssen spontan sein. In the face of a misfortune. Wenn eben so ein Missgeschick auftaucht. A speaker couldn't make it. Ein Sprecher taucht nicht auf. And suddenly it's like, wow, the speaker's sick. Can you speak? Und auf einmal heißt ja, der Redner ist nicht da. Könntest du heute Abend sprechen? No. Nein. Why? Warum nicht? No. Nein. But you're loaded. Aber du bist wirklich aufgeladen. Du bist voll. No. Nein. The singer can't sing. Der Sänger kann nicht singen. She can't even talk. Sie kann nicht mal sprechen. Can you sing tonight? Könntest du etwas singen heute no. Abend? Why? Warum nicht? I didn't prepare. Ich habe mich nicht vorbereitet. So what? Na und? No, no. Now sometimes you can't. I mean, there's certain songs you really have to prepare. Also manchmal geht's wirklich nicht. Es gibt Lieder, wo man sich wirklich vorbereiten muss. But spontaneity. I'll give you three things about spontaneity. Aber ich gebe euch jetzt drei Punkte bezüglich Spontanität. I'm always asked to speak spontaneously at conferences. Also ich werde immer spontan gebeten, bei Konferenzen zu sprechen. I've never to this day said no. Und ich habe bis zum heutigen Tag nie Nein gesagt. In 25 years of being a speaker. In 25 Jahren, wo ich jetzt schon Sprecher bin, I've never said no. Habe ich noch nie Nein gesagt. To an opportunity to speak. Zu einer Gelegenheit zu sprechen. And I'll give you the reasons why. Und hier sind die Gründe, warum. Number one, if I'm asked. Erstens, also wenn ich gefragt werde. First of all, before I would go anywhere, I would say to the Lord. Also der erste Schritt ist eigentlich, bevor ich überhaupt irgendwo hingehe, sage ich zum Herrn. If you want me to speak. Wenn du willst, dass ich spreche. Then have someone ask me. Dann bitte ich dich, dass du jemanden schickst, der mich If fragt. You don't want me to speak, wenn du nicht willst, dass ich then spreche, don't have anyone ask me. Dann mach einfach, füge so, dass mich keiner Because fragt. When someone asks Denn me, wenn mich jemand bittet, I'm gonna take it from you. Dann werde ich diese Gelegenheit aus And deiner Hand was nehmen. My attitude. So war eben meine Einstellung. So when I was asked to speak, also wenn ich gebeten wurde, zu sprechen, I was sitting in a class one time, also einmal saß ich eben in so einer, And in my so einem friend Seminar, was the guest speaker. Und mein Freund war der Gastredner. And then He walks down from the pulpit. Und er kommt vom Podium herab. And he says to me, "Hey, Pastor Rob, good to see you here." Und sagt zu mir, Pastor Rob, schön dich zu sehen. I said, "Yeah, I'm looking forward to listening to you." Und ich habe gesagt, ja, ich freue mich auf deine Ansprache. Wow, I just walked down here to ask you if you would split the time with me. Und er sagt, ich bin gerade runtergekommen, um dich zu fragen, ob du das nicht teilen möchtest, die Redezeit. I said, "When?" Ich sag, wann? He says, "Right now." Na jetzt. You go first. Du fang an. I said, "What's the theme?" Und ich habe gesagt, was ist überhaupt das Thema? Marriage. Ehe. Come on, can you do it? Komm, kannst du es machen? Yeah, I mean. Ich habe gesagt, ja. In faith. Also im Glauben. And then right there, I just prayed, which is my first principle, my second principle. Da habe ich einfach gebetet. You know, das ist eigentlich mein zweites Prinzip. You commit yourself to the Lord to be spontaneous. Du übergibst dich dem Herrn, um spontan zu sein. I'm going to live a spontaneous life. Ich werde einfach ein spontanes Leben führen. And when the opportunity comes, I'm going to go right to God. Und wenn die Gelegenheit kommt, dann werde ich direkt zu Gott gehen. God, und can sagen, we do this? Gott, können wir das jetzt tun? Is there a bathroom here somewhere I can pray? Gibt es irgendwo eine Toilette, wo ich beten kann? And I commit it to God immediately. Und ich gebe das sofort Gott. And the third thing is I pray that God would show me the closest thing to my heart. Und ich bete darum, dass Gott mir das zeigt, was meinem Herzen am nächsten ist. Philistines. Also die Philister. What do I got? Nothing. Also was habe ich jetzt? Oh, there's a jawbone of an ass. Da ist so ein Eselskinnbacken. Can you sing a song? Könntest du ein Lied singen? Yeah, okay. Okay, ich singe. Is there a bathroom here? I can go to the bathroom real quick. Ich singe mal ein WC. Ich muss ganz kurz aufs WC. Oh Lord. Oh Herr. The singer's not here and there's an opportunity. Jesus. Die Sängerin ist nicht da. Es gibt eine Gelegenheit. Jesus. Do I know a song? Fällt mir überhaupt ein Lied ein? That's easy. That's close to my heart. Eins, das ganz leicht ist und das auch in meinem Herzen ganz nahe steht. That's simple. Das einfach ist. And you just go with it. Und dann gehst du einfach mit dem, was kommt. Keep it simple. Take what's close. Du lässt es einfach. It simple. Da, nimmst das, was dir nahe steht. And the last point, have fun. Und das, der letzte Punkt ist eben, genieße es. Because nobody's expecting anything anyway. Weil es hat, kommt, hat sowieso niemand eine Erwartung. Everybody knows you're the fill-in, you know. Jeder weiß sowieso, dass du der Platzhalter bist. Well, our guest speaker couldn't speak tonight, so we're going to ask Pastor Rob to come up. Also unser Gastredner konnte heute nicht sprechen, Pastor Rob. Nobody's expecting anything. Erwartet niemand etwas. Everybody knows you're unprepared. Jeder weiß, dass du unvorbereitet bist. Also dann genieße es einfach. And the funny thing is that God is with you, so you're completely prepared. Und das Lustige ist, dass Gott mit dir ist, also du bist eigentlich sehr gut vorbereitet. So now everybody's going to be totally taken by surprise. Also jeder wird total überrascht sein. Because they're going to think, what can come out of this? Weil sie denken, naja, was kann da jetzt schon rauskommen? 5 loaves and 2 fish, what can come out of this? 5 Brote, 2 Fische, was kann daraus werden? Well, I got a surprise for you. Naja, ich habe eine Überraschung für euch. I am prepared. Ich bin vorbereitet. And God's with me. Gott ist mit mir. And this is going to be fun and simple, and I'm going to love this. Das wird Spaß machen, das wird einfach sein. So that's this is our first value. Das ist eben unser erster Wert. We value flexibility. Wir schätzen Flexibilität hoch. Now, if you know anything about American football, I'll just throw this in the end. Also wenn ihr irgendwas über American football wisst, dann möchte ich das noch kurz einwerfen. In American football, the coach usually calls the plays. Im Football nennt der Trainer das Spiel. And as you're watching, you know the quarterback, and they're in the huddle. Und wenn ihr seht, der Quarterback ist da und da ist die ganze Mannschaft. Everybody is like, okay, blue 15:39 to the right on green, ready, go. Okay, und er gibt halt jedem seine Anweisung. Next play, someone comes in from the side. Der nächste Spielzug, jemand kommt von der Seite and herein. And tells the quarterback what the coach is calling. Und er sagt dem Quarterback, was der Trainer sagt. What do you want? He wants a 15 gray to the left side on 4. All right, okay, let's do it. Okay, you heard the plan, guys. So when the quarterback, when they all go to the line, also wenn sie alle wieder an diese Linie herantreten, and they see the defense, und die Verteidigungslinie der anderen Mannschaft sehen, und die Verteidigungslinie verändert sich konstant, die versucht eben das herauszufinden, was der Coach gerade gesagt hat. If they anticipate exactly right, und wenn sie es richtig erraten, the quarterback has the right, dann hat der Quarterback das Recht, to override the coach, den Trainer, also den Trainer zu überstimmen. And then he calls a play right there. Und dann ruft er einen Spielzug in dem and Augenblick. He says a secret word like red 15. Und er sagt irgendein Geheimwort, also rot 15 zum Beispiel. That play is over. We're changing the play right now. Das heißt, wir werden diesen Spielzug vergessen. Wir machen jetzt was ganz anderes. And then he calls out a play spontaneously. Und dann nennt er eben einen Spielzug spontan. This is called an audible. Und das nennt sich etwas Gehörtes. An audible. It means it's changeable. Also dieser Spielzug nennt sich das Gehörte und das ist eben veränderlich. Yeah. And this is what we need to be like. Und so müssen wir auch sein. Because the opportunities that are going to present themselves in 2006, weil die Gelegenheiten, die sich in 2006 ergeben werden, are unforeseeable. Die können wir jetzt noch nicht vorhersehen. And we're planning. Und wir planen the best we can. So gut wir eben können. We plan the services. Wir planen die Gottesdienste. But even in the services things are changing. Aber sogar in den Gottesdiensten verändern sich die Dinge. And we have a plan. Und wir haben diesen Plan. And then I just depart from the plan. Aber manchmal weiche ich einfach von diesem Plan I'm ab. Looking at the people, ich sehe mir die Leute an. And I think we should have a song right now. Und ich sage, wir sollten eigentlich jetzt ein Lied haben. And then there's flexibility with the team. Und da gibt es Flexibilität im Team. And there needs to be flexibility with those who were in the plan. Und es muss eben diese Flexibilität da sein von denen, like, die in diesem Plan wait a minute, involviert I was supposed sind. To sing after the message, und hey, Moment mal, ich war doch dran zu singen nach moved der Botschaft. Me to the end. Und jetzt bin ich ganz am Ende dran. Do you know what it's like to be suddenly moved? Na, kannst du dir, weißt du überhaupt, wie das ist, wenn man so kurzfristig verschoben nobody wird? Even asked me. Gefragt wurde ich jedenfalls but nicht. I thought, aber ich dachte, flexibility. Aber das ist eben die Flexibilität. Blessed are the flexible, for they shall not be broken. Selig sind die Flexiblen, denn sie werden nicht zerbrechen. It's a changing world. Es ist eine Welt, die sich verändert. And when you're sitting up here as the pastor, you see things that you didn't see before the service. Und wenn du hier als Pastor herumsitzt, dann siehst du Dinge, die du vor dem Gottesdienst nicht gesehen hast. Write something down to the secretary. Dann schreibe ich vielleicht etwas auf einen Zettel für die Sekretärin. Like inaudible. Und das ist eben so etwas Gehörtes. 3:52. We're changing the plan. Wir verändern jetzt den Plan. I can see the devil's strategy and we're changing it. Ich sehe die Strategie des Teufels. Wir werden jetzt I see den Plan an ändern. Opportunity. Oder ich sehe eine Gelegenheit. And we're changing it. Und wir ändern den Plan. Amen. So, with that, let's pray. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke heute Abend. For the principle of flexibility. Für dieses Prinzip der Flexibilität. We ask you to impress this on our hearts. Wir bitten, Herr, dass du das in unser Herz hineindrückst. In every area of life. In jeden Bereich des Lebens. We ask in Jesus' name. Wir bitten, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen.